NDR3 begrüßen wir Sie nun wieder zu unserem Hörspielabend. Verehrte Hörer, vor 175 Jahren, am 21. November, schied der Dichter Heinrich von Kleist im Alter von 34 Jahren freiwillig aus dem Leben. Zwei Schüsse am Ufer des Wannsees an einem klaren Herbsttag des Jahres 1811 stehen auch am Anfang des Hörspiels von Günter Kunert, das Sie nun hören können. Es versucht mithilfe fiktiver und authentischer Aussagen, das geistige Klima Preußens zu vergegenwärtigen, an dem Kleist schließlich zugrunde ging. Nach dem Hörspiel kommt dann noch einmal Günter Kunert zu Wort. In seinem Essay Heinrich von Kleist, ein Modell, untersucht der Autor Kleists Lebenslauf und kommt zu dem Schluss, dass der Fall Kleist, der vor 200 Jahren ein Sonderfall gewesen sein mag, im Lichte der Gegenwart fast normal erscheint. Jetzt bietet sein Schicksal auf einmal etwas, heißt es bei Kunert, dass wir ein Spiegel wirkt, in dem wir eigene Wesenszüge, eigene Leiden durch Geschichtlichkeit verfremdet und zugleich betont wiedererkennen. Doch hören Sie nun zunächst das Hörspiel Ein anderer K. von Günter Kunert. Regie führte Hans Rosenhauer. Nimm Aug und Ohr. Gefühl mir und es zieht ein unsichtbarer Geist sind, gewaltig nach einer Richtung Herz. Alles fort. Den Staub, so die Wolken Glocke, und die Welt. Und lass meint ihr, ein Unrecht sei euch widerfahren, so bitte ich, sagt's mir mit zwei nicht Worten. Aber wanke in dir und gleich den Degen schicke ich euch zurück. Solang ein Staub Atem, mit allen Feinden Brandenburgs. Erbringe Wasser, bringe mir Gift. Gleich das Leben ist viel wert, wenn man's verachtet. Er soll das Ungeheuerste an mir vollenden. Nicht jeden Schlag ertragen soll der Mensch. Und welchen Gott fasst, denn kranke abgestorbene der darf Eiche steht. Zwar eine Sonne, sagt man, scheint Eiche dort auch. Steht im Sturm. Und über buntere die gesunde Felder noch als hier. Ich glaub's. Nieder, weil er nur schade, Kronen dass das Auge modert, dass diese was Herrlichkeit was mich freut, ist, dass der Geist es doch mehr ist wie eine Schlange mit Gliedern ein zahllos, schöner Tag, so wahr ich leben atme. Ein es Tag von Gott, dem hohen Herrn der Welt gemacht, zu süßem Ding, als sich zu schlagen. Keine Wolken, kein Wind, kein Regen. Die Luft ist kühl. Trotz der Jahreszeit, der Kalender zeigt November, ist es an jenen Stellen, wo sich die Sonneneinstrahlung fängt, angenehm warm. Man könnte fast glauben, es sei ein später schöner Herbsttag. Günstig für Vorhaben, die sich im Freien ungestörter verwirklichen lassen als in Gebäuden, wo man nie sicher ist, ob nicht unerwartet irgendjemand überraschend an die Tür pocht, eintritt, Fragen fragt, Hemmnis bedeutet. Behinderung für den unumstößlichen Entschluss. Auf jener kleinen Anhöhe, mit dem Blick auf den See, dort werden wir Kaffee trinken, mein liebes Herz. Wir werden dort unser Frühstück einnehmen und uns im Wasser spiegeln. Unsere Bilder nebeneinander auf dem Wasser sehen, mein Kind. Komm, wir haben keine Zeit mehr. Der Herr reicht der Dame den Arm. Sie schreiten gemächlich davon, das Frühstück in einem Korb ins Gespräch vertieft. Wir brauchten nur noch einen Tisch und zwei Stühle. Und etwas Rum vielleicht, eine kleine Flasche, mein liebes Kind. Lautlos und unaufhörlich vergeht Zeit. Rundum märkische Landschaft, einsam, menschenleer. Komplizenschaft der Natur, die jedem geneigt ist, der in ihren Kreislauf rückkehren will. Dann wird der See erreicht. Bei einer Stadt namens Berlin gelegen, in einem Lande, das Preußen heißt. Der Wannsee. Weder von Booten noch Enten oder Schwänen die glatte Fläche bekräuselt. Die Stille scheint bis zum Firmament zu reichen. Später berichtet der Tagelöhner Friedrich Riebisch: Ich sollte meiner Frau Tisch und Stühle nach dem See tragen helfen, welche die beiden Fremden verlangt hätten. Ich nahm den Tisch, sowie meine Frau die beiden Stühle, und trug solche auf den am Wannsee befindlichen Hügel, wo wir beide Fremde stehend fanden. Sie hatten den Kaffee schon bis auf eine Tasse ausgetrunken, welche die Mannsperson sich soeben in meiner Gegenwart einschenkte und einen in einer Flasche befindlichen Rest Rum hinzugoss. Diese genoss er in meiner Gegenwart und sagte zu mir: Guter Vater, sage er doch dem Herrn Wirt, dass er mir diesen Buddel noch halb voll Rum herschicke. Die Dame bemerkte dagegen: Liebes Kind, willst du heute noch mehr Rum trinken? Du hast ja schon genug getrunken. Nun, liebes Kind, wenn du nicht willst, will ich auch nicht. Dann lasse es nur sein, guter Vater, und bringe er nichts her. Ich habe selten zwei Leute gesehen, die so freundlich zusammen gewesen wären wie diese auf dem Berge. Sie nannten sich beständig Kindchen, liebes Kindchen, und waren außerordentlich vergnügt. Ich ging dann mit meiner Frau, die jedoch noch den beiden einen Bleistift bringen sollte. So war's. Als ich mit dem verlangten Bleistift zurückkam, kamen mir beide Personen unten am Hügel schon entgegen. Ich ging nun zurück und erreichte die Chaussee. Ich glaubte, dass die Fremden vielleicht mit Schießgewehr, so ich indes vorher gar nicht bemerkt, Scherz treiben, und ging daher, ohne mich umzusehen, meines Weges. Die Tatsachen sind ja alle bekannt, bester Gruner, alles bekannt. Der Leutnant von Kleist als Poet nicht unbekannt, leider, wie ich hinzufüge, leider nicht unbekannt, übernachtet mit einer Madame Vogel, einer verheirateten Frau und Mutter. Schlimm, schlimm, bester Gruner. In einem Gasthaus zwischen Berlin und Potsdam und am nächsten Morgen nach dem Frühstück, peng, peng. Alles bekannt, sattsam, wie ich meine, sattsam. Exzellenz, die Handlungen eines Wahnsinnigen sind ewig unvorausberechenbar. Sonst wüsste die preußische Staatspolizei, was sie zu tun hätte. Schlimmer als die Sache selbst ist ihre ungeheure Publizität. Ein Freund des toten Kleist, Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter Pinguin oder so ähnlich... Pegila, Exzellenz. Exakt derselbe. Hat die Stirn in der Vossischen Zeitung einen Nachruf zu veröffentlichen. Hier, da. Da schreibt der Kerl, das feine Pärchen hätte die Welt verlassen aus reinem Verlangen nach einer besseren. Als wäre Preußen die Hölle. Es kommt gleich noch frecher. Es ist von einer Tat die Rede, wie sie nicht alle Jahrhunderte gesehen haben, und von zwei Menschen, die nicht mit einem gewöhnlichen Maßstab gemessen werden können. Skandalös. Eben das. Als handle es sich nicht um eine strafbare Untat, Mord und Selbstmord vor Gott und den Menschen, sondern um eine rühmenswerte Leistung. Zugleich kündigt der Pinguin an, er wolle demnächst Einzelheiten über die Ursache der Affäre vorlegen. Das ist eine tolldreiste Unverschämtheit. Aber die Antwort, Gott sei Dank, ließ nicht auf sich warten. Wie darf ich Exzellenz verstehen? Meine Exzellenz ist... Oh nein, nicht ich. Der König selber. Die Antwort, von welcher jener Pinguin nichts ahnt, hier liegt sie und ist der Anlass, aus welchem ich sie zu mir bat. Hier lesen Sie selber. Königliche Kabinettsorder an den Staatskanzler Hardenberg vom 27. November 1811. Ich habe mit großem Missfallen in dem gestrigen Blatte der Vossischen Zeitung die öffentliche Anpreisung eines in der vorigen Woche begangenen vereinten Mordes und Selbstmordes gelesen. Wenn es jedem, dessen sittliches Gefühl erstorben ist, freistehen soll, seine verkehrten Ansichten in Blättern, die in jedermanns Hände kommen, laut und mit anmaßender Verachtung Besserdenkender zu predigen, so werden alle Bemühungen, Religiosität und Sittlichkeit im Volke neu zu beleben, vergebens sein. Indem der Glaube an das einstimmige Zeugnis jedes unverdorbenen Herzens verdächtig gemacht, das moralische Urteil verwirrt und die Kraft des Volkes im innersten Lebenskeime vergiftet wird. Ein solches Unternehmen ist desto gefährlicher und empörender, wenn es sich einer unter Genehmigung der Obrigkeit und unter öffentlicher Zensur erscheinenden Zeitung bedient. Und ich trage Ihnen deshalb auf, diese meine Gesinnung gehörigen Orts zu eröffnen und aufs Nachdrücklichste einzuschärfen, damit überhaupt bei der Aufsicht auf die öffentlichen Blätter der Missbrauch derselben zur Verbreitung der Immoralität aufs Sorgfältigste verhütet werde. Auch will ich, dass der Zensor einen ernstlichen Verweis empfange und dass die in jener Ankündigung dem Publikum versprochene Schrift nicht zum Druck verstattet werde. Staatsrat Gruner an Polizeipräsident von Schlechtendahl, Berlin am 3. Dezember 1811. Des Königs Majestät hat mittels Kabinettsorder vom 27. November Ihr allerhöchstes Missfallen über die zuerst in der Vossischen Zeitung aufgenommene Anpreisung des am 21. vorgefallenen vereinten Mordes und Selbstmordes zu erkennen gegeben. Schlechtendahl wird hiermit aufgefordert, den Druck der angekündigten Schrift zu inhibieren und, wie solches geschehen, vordersamst anzuzeigen. Amtliches Schreiben an Herrn Peguilin, Berlin, vom 6. Dezember 1811. Euer Wohlgeboren mache ich hierdurch bekannt, dass des Königs Majestät befohlen haben, dass die von Ihnen angekündigte Schrift über den Mord und Selbstmord des von Kleist nicht im Druck erscheinen soll. Weshalb den sämtlichen Buchdruckern bei Strafe untersagt worden ist, solche zum Drucke zu übernehmen. Gezeichnet von Schlechtendahl, Polizeipräsident. Gut, gut, Verehrtester. Es mag verhindert werden, dass die unmoralischen, vermutlich sogar lügenhaften Behauptungen des Pinguin über die Motive der Untat ins Publikum dringen. Darüber ist Majestät höchst selbst befriedigt. Aber, bester Gruner, ich fürchte, auch ohne dem werden sich die Gerüchte ausbreiten wie Feuer auf dem Strohdach. Und das dazu in unserer angespannten politischen Lage, wo die preußische Regierung, wo der König alles Vertrauen braucht. Wir sind ein besetztes Land, Gruner. Wir sind französische Provinz geworden. Machen wir uns nichts vor. Und das unmündige Volk, die gedankenlose Masse, die leicht verführbare Menge, gibt dem Könige Mitschuld an dem Zustand. Er sei nur ausführendes Organ der Franzosen. Wir alle seien, verzeihen Sie das offene Wort, Gruner, Kollaborateure. Ja, zum Teufel, was sollen wir denn tun? Uns von den Franzosen zusammenkartätschen oder aufknüpfen lassen? Und nun dieser verrückte Kleist. Sie wissen, was dieser Tod bedeutet. Man spricht bereits allgemein davon, der Selbstmord eines preußischen Offiziers und Patrioten sei ein Signal. Der Hof soll aus einer Trägheit geweckt, der König aus einer, Lethargie aufgescheucht werden und die Dienstfertigkeit der preußischen Beamten gegenüber Napoleon angeprangert. Dieser Ansicht gilt es strikt entgegenzutreten. Auch wir sind Patrioten. Nur wir übersehen die Situation. Wozu haben wir die Presse? Ich dachte bereits selber an Reduktion des Falles auf Liebestragödie. Doch der Dummkopf von Gatte der toten Madame ist in eben dieser Presse für die Reinheit der Verstorbenen eingetreten. Auch die medizinischen Befunde, viel zu früh bekannt geworden, enthalten eine Tatsache, die gegen jedes intimere Verhältnis spricht. Fortgeschrittener Gebärmutterkrebs. Man wünscht dringlich die Bekanntmachung überzeugender Hintergründe des abscheulichen Vorfalles. Aber Tatsachen, Gruner, Tatsachen, die den königlichen Intentionen nicht widersprechen. Eine Tatsache, die nicht in unser Konzept passt, ist schlimmer als gar keine Tatsache. So kommt es, dass wenig später ein Mann auftaucht. Sorgfältig gekleidet, bebrillt, freundlich. Der Hut wohl gebürstet, der Stock mit kostbarem Knauf, trotz der schlechten Zeiten. Dennoch hat niemand Gold für Eisen verlangt. Noch sind die Wertgegenstände nicht eingeschmolzen, den Widerstand gegen Napoleon zu finanzieren. Der Herr, der Wohlwollen verströmt, wie die Damen, sogar die patriotischen, französisches Parfum, steigt vorsichtig, seine blanken Stiefel nicht zu beschmutzen, aus dem Wagen vor dem Gasthof Stimming. Der Herr ist selbstsicher. Der Herr ahnt nichts vom Verlauf seines eigenen Schicksals, dessen Wende hier an dieser Stelle im märkischen Sand einsetzt. Der Herr ignoriert die kargen Kiefern und Fichten. Ihn kümmert auch nicht die enge Senke, wo man die beiden Toten fand, obwohl sie nur wenige hundert Meter entfernt liegt. Und obwohl er sich selber einen Freund des Selbstmörders nennt. So saßen wir beide in französischer Gefangenschaft auf Schloss Joux, fern der Heimat, und Kleist wiederholte jeden Tag: Mein lieber Grollhammer, so heiße ich nämlich, Herr Wirt, mein lieber Grollhammer, wir wollen, falls wir hier heil herauskommen, einander nie aus dem Gedächtnis verlieren. Ich habe den Offizianten alles gesagt. Der Richter hat meine Worte zu Protokoll genommen. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich frage bloß aus alter Freundschaft. Mir ist der Tod meines Freundes ein Rätsel. Er mag exzentrisch gewesen sein, doch einen anderen Menschen ins Herz und sich selbst in den Kopf, da müssen doch tiefere Gründe vorliegen. Greifbare, ersichtliche. Heiter, ungewöhnlich heiter, auch die Dame. Das habe ich alles gesagt. Meine Rede, nicht normal. Schon in Schloss Joux fiel mir auf. Na gut, schwamm drüber. Es könnte immerhin sein, dass euch gewisse scheinbar nebensächliche Einzelheiten auffielen. Entweder, dass er mit sich selber sprach, sich seltsam benahm irgendwie. Manche reden wirr oder halten sich für jemand anders. Ihr versteht. Sich für einen anderen halten? Dass Kleist dachte, er sei ein anderer als er selber. Ein anderer Kleist, meine ich. Bald rollt Herrn Grollhammers Kutsche über das schlechte Berliner Pflaster. Jedes Schlagloch stößt ihm fast den wohlgebürsteten Hut, einen Gegenstand seiner sorgenden Aufmerksamkeit, vom Kopf, sodass er ihn immer zurechtrücken muss. Unter dem Hut herrscht übrigens Unzufriedenheit. Denn das Notizbüchlein in seiner rechten Rocktasche besitzt immer noch die ursprüngliche Virginität. Durch kein Wort, keine Zeile, der floriert, verhöhnt es mit blütenweißen Blättern seinen Besitzer, der die Leere der Seiten seiner eigenen Unfähigkeit zuschreiben zu müssen meint. Mit bereits gedämpftem Wohlwollen pocht er mit dem Stockknauf erst ans Kutschfenster, dann nach dem Aussteigen an die Haustür von Friedrich Louis Vogel, Witwer seit kurzem, dem er sich vorstellt und den Grund seines Besuches nennt. Den Grund für den Selbstmord seines Freundes zu erfahren. Merkwürdig, dass unser lieber Verstorbener Ihrer Person nie Erwähnung tat, Monsieur. Nun, er sprach kaum über die Haft in Schloss Joux, wohin ihn die Franzosen irrtümlich verschleppten. Eine Schande. Obschon längst aus der Armee ausgeschieden, verhaften sie ihn als aktive Militärperson und deportieren ihn. Besatzerwillkür. Ein Vorfall, in welchem sich unsere schändliche, wehrlose Lage widerspiegelt. Wenn ich auf mein Anliegen zurückkommen darf... Wie ich schon erklärte, keinerlei konkretes Motiv, mein Herr. Etwas exaltiert. Eben ein Dichter. Immer in höheren Regionen, doch ansonsten kein aktueller Grund. Es wäre mir nur zu verständlich, verehrter Herr Vogel, wenn Sie in dieser für Sie schmerzlichen Stunde, wie soll ich mich ausdrücken, der Tod in seiner Würde und Endgültigkeit verklärt leicht unseren Blick, wenden wir denselben den lieben Verblichenen zu. Falls damit angedeutet werden soll, ich sei nicht in der Lage, objektiv zu urteilen, weil mich die Katastrophe blind gemacht hätte, so muss ich erklären, es ist nicht an dem. Es war die Freundschaft zweier Seelen, denen alles Irdische zur Last geworden war, nichts Körperliches, Sinnenhaftes mischte sich da ein. Eben, das ist doch sonderbar. Ein Mann von 34 Jahren, im besten Alter, und dann nichts? Mir scheint so frag kein Freund. So ganz ohne Respekt vor dem Leben, das sich allem Erdenhader entzogen hat. Verzeiht, ich bin der anderer Ansicht. Ausschließlich ein Freund stellt derart indiskret erscheinende Fragen, weil er eben alles von seinem Freunde wissen will, auch das Negative, Tragische. Und selbst wenn Heinrich von Kleist in seinen letzten Wochen oder Tagen nicht normal gewesen wäre... Normal? Was ist normal? Was dem Durchschnittsbürger unnormal vorkommt, dass einer nämlich das ganze Dasein nicht an irdisches Glück hängt und statt vielen Frauen sich nur der Muse beigesellt. Das ist für ein Genie von Geblüt die Schaffensnotwendigkeit. Was ist eher pathologisch? Tägliche Demütigung und Duckmäuserei oder einzigartige Individualität? Auf dem Schild aus poliertem Messing, rechts neben der Pforte eines anderen Berliner Hauses, steht schwungvoll eingraviert Julius Eduard Hitzig, Buchhändler. Nach dem Zerren an der Klingelkette dauert es wenige Augenblicke, bis geöffnet wird, bis Herr Anton Grollhammer eintreten und sich dem Herrn Buchhändler vorstellen kann. Der angesichts des seriösen Besuchers, welcher aber trotzdem ein Freund Kleist zu sein behauptet, zwischen Misstrauen und Zutrauen schwankt, ohne sich endgültig für das eine oder das andere entscheiden zu können. Ja, ja, Schloss Ju. Ehrenvolle Gefangenschaft, man hat davon gehört. Kleists Tatmotiv. Seit einem Jahr etwa, seit ich nicht mehr der Verleger der Berliner Abendblätter war, habe ich Herrn von Kleist nicht mehr gesprochen. Sie müssen sich also um Auskunft wegen Ihres Freundes an andere wenden. Ich dachte nur, Ihre Trennung von Kleist hätte vielleicht etwas mit seinem Motiv zu tun. Er war immerhin ein schwieriger Mensch. Schwierig? Verrückt war er. Die von Herrn Kleist redigierte Zeitung fand glänzend Absatz, weil wir die amtlichen Polizeimeldungen erhielten. Mord und Totschlag, Brand und Raub, sowas verkauft sich wie warme Semmeln. Aber Kleist fühlte sich bemüßigt, ständig sich mit der Zensur anzulegen. Keinerlei Instinkt, der Mann. Die Hälfte aller Aufsätze und Beiträge wurde regelmäßig von der Zensur untersagt. Und was macht er, der Wahnsinnige? Er geht hin und schreibt einen Vierzeiler gegen Iffland. Gegen den großen Iffland, unseren Theaterdirektor, der mit Staatskanzler Hardenberg zusammenhängt wie Rad und Wagenschmiere. Nun, ich sah das Ende kommen und habe mich bei Zeiten zurückgezogen. Kleists Ende? Unsinn, das Ende der Zeitung. Im Februar dieses Jahres hat ja Kleist auch prompt die Quittung erhalten. Ein Schreiben von Hardenberg persönlich. Das Abendblatt hat nicht bloß meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern die seiner Majestät des Königs höchst selbst. Weil sie in eben dem Augenblicke, wo die neuen Finanzgesetze erschienen, Artikel darin aufnahmen, die geradezu dahin abzielten, jene Gesetze anzugreifen. Es wäre genug gewesen, die Zensur zu schärfen oder ihr Blatt ganz zu verbieten. Da es bei aller Freiheit, die man unparteiischen Diskussionen über Gegenstände der Staatsverwaltung bewilligt, doch durchaus nicht gestattet werden kann, dass in Tagesblättern Unzufriedenheit mit den Maßregeln der Regierung aufgeregt werde. Aus wahrer Wohlmeinung gegen Sie sprach ich aber mit Ihnen und versprach Ihnen Unterstützung, wenn Sie ein zweckmäßiges Blatt schrieben. Die Auslegung, welche Sie diesem Anerbieten gaben, als ob man sie hätte erkaufen wollen, ist ebenso unrichtig als die Behauptung, dass Sie die angebotene Unterstützung abgelehnt hätten. Sie haben aber keinen Anspruch darauf. Keinen Anspruch darauf. Damit waren die Berliner Abendblätter erledigt und Kleist ebenfalls. Nur Julius Eduard Hitzig, euer ergebenster Diener, war aus der Sache heraus. Wie heißt es bei unserem großen Goethe? Gefährlich ist's, den Leu zu wecken. Verderblich ist des Tigers Zahn. Jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Als hätte unsere Olympia damit Herrn Kleist gemeint. Genauso. Aus dieser Perspektive habe ich meinen Freund vordem nie gesehen. Sie meinen, der Verlust der Zeitung... Hat ihm den Rest gegeben, jawohl. Und das Hardenberg selber... Das haben Sie jetzt gesagt. Ich habe nur gesagt eins. Und dann habe ich noch mal gesagt eins. Macht zwei, haben Sie gesagt. Dann trüge die Schuld am Selbstmord nicht der Selbstmörder, sondern... Keineswegs, Verehrtester, keineswegs. Kleist hatte ja die Wahl zwischen Vernunft und Unvernunft. Er hat sich für Letztere entschieden. Es ist allein sein Wille gewesen. Doch sagen Sie, Herr Hitzig... Warum wenden Sie sich nicht direkt an die Familie? An seine Tante zum Beispiel, in deren Haus er bis zu seinem Tode ein- und ausging. Bestimmt erfahren Sie dort mehr. Ganz bestimmt. Hat mich gefreut. Habe die Ehre. Bitte, da geht's lang. Adieu, mon cher. Jetzt befindet sich eine Eintragung im Notizbuch. Die erste, die freilich nichts über seinen Gemütszustand enthält. Eine leichte Verwirrung, verbunden mit einer ungewohnten Nachdenklichkeit. Und diese gilt nicht dem Gegenstand seiner Untersuchung, sondern der eigenen Person. Und wie selbe zu der ausgeübten Tätigkeit, bis jetzt zur vollsten Zufriedenheit der Auftraggeber ausgeübt, einst gekommen ist. Durch Zufall. Alles geschieht durch Zufall. Zufall, dass er damals dringend Geld gebrauchte, als er noch Beschließer der königlichen Intendanturkasse war. Und Zufall, dass gerade an dem einen Tag, an dem er ein kurzfristiges Darlehen, jedenfalls könnte man es so nennen, aus der königlichen Kasse aufgenommen hatte, unerwartet Revision kam. Zufälligerweise hatte er das Geld nicht bei sich. Dass man ihm die Chance bot, sich durch eine spezielle Tätigkeit zu rehabilitieren, purer Zufall. Damals erschienen ihm die Zufälle als Winke des Schicksals. Heute will ihm vorkommen, als hätte er den Winken zu rasch nachgegeben, wie willenlos. Dabei hätte sein Leben auch eine ganz andere Wendung nehmen können. Aber solche Überlegungen schenkt man sich lieber. Besser, man jätet den Keim aus, ehe er sich zu der bekannten Giftpflanze mit dem Namen Zweifel auswächst. Zweifel an der eigenen Mission, eine schrumpfende Überzeugung von der Richtigkeit des Unternehmens, sind gefährlich und ähneln der selbstmörderischen Haltung des Soldaten, der sich nicht einem Feind gegenübersieht, sondern einem Menschenbruder. Selbstmörderische Haltung. Man denkt schon in den Begriffen des Falles Kleist. Mit Kopfschütteln versucht Grollhammer, diese Grillen zu vertreiben wie lästige Fliegen. Aber er weiß noch nicht, dass sie sich in ihn einfressen, Zecken, von denen man auf eine einzige Art und Weise frei wird. In seinem Notizbuch steht mit zierlicher Handschrift, Hitzig gibt über Wahnsinn K. unspezifische Auskünfte, keine Faktizitäten. Bald jedoch soll er eine winzige und doch ganz entscheidende Veränderung in der Zeichensetzung dieser Notiz vornehmen. Vorerst aber benötigt er alle seine Aufmerksamkeit für das Gespräch im Salon der Marie von Kleist. Heinrichs Freunde sind auch meine Freunde. Ich kann gut verstehen, dass jemand, der ihm nahestand, Auskunft über das entsetzliche Unglück zu erhalten wünscht, das uns alle betroffen hat. Obwohl, es ist zu schwer, sich die Tat kühl vor Augen zu führen und darüber zu konversieren. Es wird in Berlin allgemein von einer Erkrankung des Gemüts gefabelt, von einer Verdüsterung, Melancholie etc. Seine Situation jedenfalls war wenig hoffnungsvoll. Zuletzt war er noch einem schrecklichen Irrtum erlegen, einer Verblendung, an welcher ich selber nicht ganz unbeteiligt war. Madame, fasst euch. Ihr habt sicherlich das Beste gewollt. Niemanden trifft Schuld an diesem Unglück. Bitte beruhigt euch. Ich... Verzeiht mir. Ich habe mich für Heinrich eingesetzt. Beim Prinzen Wilhelm von Preußen. Selbst an den König habe ich mich gewandt. Eben weil man Heinrich höheren Orts falsch beurteilte. Er erhielt sogar die Zusage einer Unterstützung für die Dichtung eines vaterländischen Schauspiels. Und es war der Prinz von Homburg, der so entstand. Hätte ich nur das nicht arrangiert. Was wäre falsch am vaterländischen? Ich las heraus eine Verherrlichung all dessen, was Preußen groß gemacht hat. Heinrich widmete es handschriftlich der Prinzess Wilhelm, einer gebürtigen Prinzessin von Hessen-Homburg. Und ich habe es eigenhändig versiegelt und mit einem Begleitschreiben der Prinzessin übersandt, aber es wurde mit Schweigen quittiert. Es wurde nicht angenommen. Dabei sollte es den Glauben an unser Vaterland bewahren und festigen. Dass der Held im Stück, einen fürstlichen Befehl missachtend, trotzdem siegt, zum Tode verurteilt und doch zu einem glücklichen Ende begnadigt wird, dies alles erschien mir wunderbar, ganz deutsch und fast ein Märchen. Verzeiht den Einwurf, aber Befehlsverweigerung, wenn auch glücklich endend, soll das vielleicht als beispielhaft auf dem Theater angepriesen werden? Das hieße doch wohl, das Chaos aus den Fesseln notwendig strenger Ordnung befreien. Wer solches Stück schreibt, muss selber nicht mehr urteilsfähig sein, sondern verantwortungslos, verwirrt im Kopf. Und ich nehme lieber Letztes an, als solches Stück und solche Tat sei im Vollbesitz der Geisteskraft geschrieben. Dass man Kleisten so verkennen konnte, so wenig Gerechtigkeit ihm werden ließ. Es sind auch schwere Zeiten für die königliche Familie, Madame. Nicht von Unrecht, von Irrtum sollte man sprechen. Irrtümer kommen überall vor, das ist menschlich. An Kleist haben sich zu viele Irrtümer vollzogen, als dass man nicht auf einen tiefen und allgemeinen Mangel an Nächstenliebe und Verständnis schließen sollte. Doch, ich will nicht lamentieren. Erzählt mir lieber von den Tagen in Schloss Joux. Er hat darüber sich immer ausgeschwiegen. Es ist auch nicht viel zu berichten. Öde Tage eben. Das Essen mittelmäßig, die Wachen barsch, die Betten hart und militärisch, eine Art Kasernenleben. Aber eingesperrt, abgeschlossen von der Außenwelt. Mag sein, das hat eine Anlage zur Krankheit in ihm gefördert. Was wisst ihr denn schon von seinem Gesundsein oder Kranksein? Jedenfalls, wer nach überall anerkannten Normen sein Dasein richtet, gilt als gesund. Wer nicht, zumindest als krank, wenn nicht als etwas Schlimmeres. Und wie nennt ihr diese Krankheit, durch die ein Mensch sich aus dem Kreis der Mehrheit entfernt? Ich nenne das, verzeiht, Irrwahn. Denn es ist ein Wahn, ein anderer sein zu wollen, als man ist, und dabei seine normale Vernunft behalten zu können. Weil nur im Wahnzustand man ein anderer sein kann. Daher ist Andersartigkeit stets mit Wahn verbunden. Das ist der logische Zirkelschluss. Ein gelernter Offizier aus altem preußischem Adel, Träger eines großen Namens, dem jede staatliche Laufbahn offen gestanden hätte, dem jede brave Gräfin ihre Hand gereicht haben würde und der, wenn es ihm angekommen, nach seinem Dienst manch schönes Poem in aller Ruhe des Gemütes zu dichten in der Lage gewesen wäre und der doch auf das alles verzichtete, wie kann man den als normal bezeichnen? Aber Kleist war nicht der Kleist, den man in ihm sehen wollte. Als trügen alle Menschen eine seltsame Brille, durch die der bunte Falter wie eine Raupe aussah. Und wenn er aufflatterte, aufflog, dann hieß es, welch eine verrückte Raupe, die fliegen will. Raupenbrillen, Raupenmenschen. Während Herrn Grollhammers Kutsche aus der Stadt rollt Richtung Frankfurt an der Oder, wo das Kleistsche Familienanwesen steht und Heinrichs Schwester Ulrike wohnt, bei welcher sich Herr Grollhammer durch Eilbotenbrief angemeldet hat, ist Muße genug, den einsamen Reisenden erneut zu betrachten. Er blättert in seinem Büchlein, die Bleifeder gespitzt, doch ziemlich ratlos. Ihm ist, als wisse er nach den bisherigen Auskünften über den Toten noch viel weniger als vordem. Da hat er doch wenigstens eine fest umrissene Meinung. Die hat sich in Luft aufgelöst. Und wenn der Leutnant außer Diensten und Bühnenautor gar nicht verrückt war, was war er dann? Was für ein Mensch, der einer Frau in die Brust schießt und sich ins Gehirn, ist solch ein Mensch? Man hofft auf Ulrike in Frankfurt. Zwar hat sie sich von Kleist oder Kleist von ihr im Unguten getrennt, seit längerem schon, sodass über den letzten Lebensabschnitt nichts zu erfahren sein wird. Doch kann man annehmen, dass wegen der lang unterbrochenen Bindung keine Rücksichtnahme seitens Ulrikens walten wird. Sie dürfte eigentlich aussagen, was die Sympathisanten verschweigen, wie Herr Grollhammer in seinem Berufsmisstrauen meint. Wie oft hat er, ging es ihm schlecht, mich in der Not zu sich gerufen. Ulrike, komm. Und Ulrike kam. Brachte Geld und Trost. Nur in Mainz, ich glaube 1804 war das, als ihn eine tödliche Krankheit befallen hatte, schwieg er merkwürdigerweise. Damals hatten wir alle, Familie wie Freunde, keine Nachricht von ihm. Woran war er denn erkrankt? Das haben wir nie erfahren. Er sprach nicht darüber. Er tauchte einfach wieder auf, wie ein Schiffbrüchiger, dem man ertrunken geglaubt. Blieb eine Weile und unternahm bald neue Reisen. Ein unruhiger Geist, mein Bruder. War diese innere Unruhe nicht vielleicht ein Merkmal seiner Krankheit? Ich will Ihrem Herrn Bruder nichts unterstellen, mein Fräulein, nur ist es schwer, sich mit dem Gedanken an ein normales Liebesdrama abzufinden. Mein Bruder, das muss ich sagen, lebte immer in einer anderen Welt. In der Welt seiner Imagination, die bestimmender war als die reale. Denken Sie nur, einmal wollte er sogar Tischler werden und ein einfaches Leben führen, wie jedermann. Als wolle er nicht mehr der sein, der er war. Andere Welt? Heißt das, er wäre nie ganz bei sich gewesen? Wie ein Kind, so schuf er sich seine Welt. Und wenn diese und die wirkliche sich berührten, ereigneten sich Unglaublichkeiten. Vor 2 Jahren, da zog Kleist mit seinem Freund Dahlmann von Dresden nach Prag, wo damals alles zusammenfloss, was an den Glauben an die Wiedergeburt Deutschlands sich wagen wollte. Und als die Schlacht von Aspern stattfand, Napoleon das erste Mal eine Niederlage erlitt, da machten die beiden Freunde einen Ausflug zur Besichtigung des Schlachtfeldes. Sie wurden für Spione gehalten. Und als sich eine große Schar österreichischer Soldaten um sie sammelte, holte mein Kleist seine franzosenfeindlichen Gedichte hervor und fing an, sie vorzulesen. Allein selbst bei den Offizieren tat das keine Wirkung. Ja, sie machten dem Verfasser Vorwürfe, dass er sich in Politik mische und überhaupt in Dinge, die einen guten Untertan nichts angingen. Ich habe meinen Bruder sehr geliebt. Vielleicht gerade darum, weil er sich zu den Menschen entsprechend seiner Vorstellung von ihnen verhielt. Er hätte jemand gebraucht. Einen Mittler zwischen seiner Fantasie und den Tatsachen. Zu spät. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr, mein Fräulein, dass Sie einem Freund des Toten durch einige Hinweise halfen, den Unglücksfall besser zu verstehen. Sie wendet sich um, ihren Besucher stumm entlassend. Und dem bleibt nichts anderes, als vor dem Rücken der schwarz gekleideten Gestalt eine schweigende Verbeugung zu vollziehen. Aber erst nachdem er erneut seine Kutsche bestiegen, ins zarte Grau und Weiß in den Dunst der winterlichen Stadt blickend, fragt er sich, ob er eigentlich selber eine Raupe mit Raupenbrille sei. Sein Hut liegt auf dem Polster gegenüber. Und Herrn Grollhammer kommt vor, er hätte mit der Kopfbedeckung seine Fähigkeit zu logischen Schlussfolgerungen abgelegt. Etwas hilflos starrt er diesen Gegenstand an. Ein fremdartiges, rundes Ding mit Krempe. Das ist, recht bedacht, mein Hut, den ich schon lange trage. Aber mich kenne ich auch schon lange. Und nun bin ich auf einmal unsicher, ob ich wirklich das bin, wofür ich mich halte. Amadeus Grollhammer, der immer mit sich zufrieden war, sieht von einer anderen Perspektive her auch ganz anders aus. Entsetzlich klein, winzig, kaum zu erkennen. Ich habe das Gefühl, ich blicke aus großer Höhe hinab auf eine Winzigkeit, die dahin kriecht. Und wohin überhaupt? Und wozu? Und was bleibt von diesem kaum erkennbaren Geschöpf, sobald es seine lebenslänglichen Pflichten erfüllt, seine wenigen Jahre verbraucht hat? Ein Hut, der sich seiner Schädelform anpasste? Irgendwann, und zwar bald, nämlich nachdem er aus der Kutsche stieg, wird Herr Grollhammer etwas vermissen. Seinen Stock mit dem Silberknauf. Obwohl er sonst sorgfältig seine äußere Erscheinungsweise beachtet, sie ist ja ein Teil seiner Taktik, Vertrauen zu gewinnen, hat er den Stock an unerinnerlichem Ort vergessen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Es signalisiert den Verlust von Selbstkontrolle, schlimmer gar von Selbstverständnis. Das hat er dem toten Kleist zuzuschreiben, dessen Freund er sich nicht länger zu nennen wagt. Zum ersten Male während seiner Pflichtausübung kommt er sich dabei unredlich vor. Und er versucht, dieses unangenehme Empfinden zu umgehen, indem er später bei Herrn de la Motte Fouquet, einem Metiergenossen Kleists, sich als Verehrer von Kleists Werk einführt, der eine Sammlung für ein würdiges Grabdenkmal beabsichtigt. Ja nun, mein Verehrtester, Sie können ganz gewiss dabei auf mich zählen. Mit welcher Gesamtsumme rechnen Sie? Verzeihung, Herr Baron, im Augenblick erforsche ich nur die Bereitschaft potenzieller Spender. Die Kollekte selber findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Und die einkommende Summe wird den Auftrag für das Grabdenkmal bestimmen. Eine schöne und dankenswerte Idee, den armen Kleist solcher Art zu ehren. Wäre ihm solche Aufmerksamkeit doch bei Lebzeiten zuteil geworden. Er weilte möglicherweise noch unter uns. Aber es gab doch Persönlichkeiten, sogar allerhöchster Provenienz, die sich für ihn eingesetzt haben. Selbst Goethe. Diesen Namen hätten Sie nicht nennen dürfen, verehrtester. Der Geheimrat hat genug an Kleist gesündigt. Und als erster in Deutschland den zerbrochenen Krug aufgeführt. Ein Bärendienst. Man kann ein Stück so inszenieren, dass der Autor als absolut untalentiert erscheint. Dem Herrn Geheimrat ist es jedenfalls gelungen. Ob bewusst, ob unbewusst, sei dahingestellt. Undenkbar. Das kann ich nicht glauben, Herr Baron. Ich kann es einfach nicht. Beruhigen Sie sich, Verehrtester, natürlich nicht. Es ist nur eigentümlich, dass als Kleist und Adam Müller den Phoebus herausgaben, der Geheimrat ihm Beiträge zugesagt, der Phoebus das auch angekündigt hatte, aber trotzdem aus Weimar keine blanke Zeile erhielt. Und als eine der wenigen Literaturzeitschriften in einem unglücklichen, heimgesuchten Lande, das seine eigene Sprache und Kultur bewahren muss, um zu überdauern, wäre es angezeigt gewesen, ein solches Blatt zu unterstützen. Doch nichts davon. Ich mag das vom Herrn Goethe gar nicht glauben. Aber es erklärt auch nicht das tragische Ende unseres verehrten Kleist. Wer da schwarz auf weiß den Grund nennen könnte, da kommt eben viel zusammen. Unglück persönlicher und öffentlicher Natur. Ja, wenn Heinrich Kleist eine irrenrührige Tat begangen hätte, etwa eine Unterschlagung, Geld aus der Regimentskasse, was weiß ich, dann hätte er sich erschießen müssen. Aber so? Welch ein sinnloser Tod, der keine Sühne für eine Verfehlung bedeutet. Ein guter Mensch stirbt und tausend Schurken leben ungestört und ungerührt weiter. Was ist Ihnen, Verehrtester? Ihr scheint mir etwas blass auf der Stirn. Nichts, gar nichts. Das betrübliche Ende des Herrn von Kleist eben, das mir nicht aus dem Kopf will. Wie manches andere. Ich darf mich jetzt zurückziehen. Danke noch für die gemachte Mitteilung über Goethen, die mich auch recht betroffen hat. Ich sage Ihnen, noch in 100 Jahren, wenn man Goethe längst vergessen hat, wird ein einfältiges Publikum trotzdem seinen Irrtum über Kleist tradieren. Vielleicht ist ein Glas Wasser erwünscht. Als genüge ein Glas Wasser, um zu löschen, was heiß in Grollhammer aufgeflammt ist. Brennende Scham, ausgelöst von den unbewussten Worten Fouquets. Als hätte dieser Mann ganz genau Grollhammers Vergangenheit und Charakter gekannt und ihn mit einigen gezielten Sätzen vernichten wollen. Grollhammer war sich klar, dass Fouquet nichts wissen konnte und hatte doch das Gefühl, der wisse alles. Es war ein Blattschuss. Hier geht's nach draußen, mein Herr. Woran Sie rütteln, ist die Schranktür. Oh, Verzeihung. Auf jeden Fall, auf Wiedersehen. Vergessen Sie Ihren Hut nicht, es ist Winter, Verehrtester. Nach einer unsicheren Verneigung vor dem Auto der Undine stolpert Herr Grollhammer ins Freie, den Hut in der Hand. Seine Erschütterung resultiert aus dem klar erkannten Umstand, dass seine eigene Vergangenheit ihn eingeholt hat. Es drängt ihn allen Leuten ins Gesicht zu sagen, wie es um ihn steht, wer und was er ist. Stück um Stück verfällt das Bild, das er sich von sich selber in seiner Selbstberuhigung gemacht hat. Und in diesem Zerfall kündigt sich die baldige Auflösung der Persönlichkeit an. Zuerst der Stock, jetzt beinahe der Hut und zuletzt und am Ende verliert man den Kopf. Und wenn auch bloß im übertragenen Sinne, es wäre so gut wie praktisch dasselbe. Exzellenz, soeben erhalte ich den ersten Bericht meines Konfidenten, füge aber gleich hinzu, dass mich derselbe keineswegs zufriedenstellt. Erbitte weitere Weisungen. Lieber Gruner, ich habe den Bericht studiert, aus welchem nichts weiter hervorgeht als die Abwesenheit jeder investigatorischen Befähigung. Kein Spürsinn. Wir haben den falschen Mann beauftragt. Exzellenz, gleich nach Eingang dieses ersten nichtssagenden Berichtes, in welchem ich keine Spur der erwünschten Fakten verifiziert finde, nämlich unumstößliche Tatsachen betreffend den krankhaften Geisteszustand des K., habe ich mich entschlossen, meinen Konfidenten aufs Genaueste zu überprüfen und denselben bei negativem Ergebnis von der Liste der Konfidenten zu streichen. In der heutigen Zeit vertrauenswerte Männer für diffizile Aufgaben zu gewinnen, ist nahezu unmöglich und zeigt einmal mehr das tiefe Unglück des Vaterlandes, indem die besseren Geister sich haltlosen Träumen von nationaler Renaissance und künftiger Gerechtigkeit und Wohlfahrt hingeben, statt die anstehenden, dringlichen Probleme mit uns einer Lösung zuzuführen. Mr. Grune, im Schatten kommender weltpolitischer Ereignisse verschwinden die minderen Geschehnisse. Das Klügste ist jetzt, die Affäre K. gar nicht mehr anzurühren. Das würde ihr nur wieder neue Publizität verschaffen, wo diese bereits abzuklingen beginnt. Als erfahrener Diplomat rate ich Ihnen zu einem bewährten Mittel. Einfach totschweigen. Der ganze Bericht ist überflüssig geworden und käme, wie auch immer er ausfiele, ohnehin zu spät. Ich spreche auch im Sinne seiner allerhöchsten Majestät. Wie stets ahnt der Betroffene nichts von der Entscheidung, die über ihn getroffen wurde. Aus solcher Ahnungslosigkeit destilliert der jeweils von ihm unbegreiflichen Vorkommnissen gebeutelte, den Begriff des Schicksals und das Empfinden, Objekt unerklärlicher Mächte zu sein. Im Grunde ist alles viel simpler, aber auch unglaublicher. So fährt man nichtsahnend dahin, überzeugt, seine Pflicht, wenn auch mangelhaft, zu erfüllen, einen Dienst, wenn auch schlecht, zu leisten. Auf diese Weise erhält noch Herr Peguilin, der Auslöser der ganzen Angelegenheit und als solcher ebenfalls der von Grollhammers Verwirrung und Verstörung, den Besuch des Letztgenannten, der sich ihm als Kollekteur für ein Kleistmonument am Wannsee vorstellt. Doch im Gegensatz zu allen anderen ist Herr Peguilin nicht allein vom Ende seines Freundes Kleist betroffen, sondern gleichfalls, wie er nach wenigen Tagen feststellen musste, von einem rigiden Druckverbot. Solche Betroffenheit macht hellhörig, falls nicht gar hellsichtig. Der Typ, der da vor ihm steht, bessere Tage gesehen zu haben scheint, den zerknitterten Hut verlegen in den Händen dreht, schlecht rasiert, ungepflegt, das ist alles andere als ein Verehrer der Literatur und der Literaten. Der Kerl ist ein Spitzel. Das riecht man 3 Meilen gegen den Wind. Mein Herr, ich stehe euch von Herzen gerne zur Verfügung, meine jedoch, dass man mit solchen Monumente nichts übereilen sollte. Ihr seid doch sein Freund gewesen. Seid nun der Testamentsvollstrecker. Habt den ersten Nachruf veröffentlicht. Voreilig, voreilig. Es geschah im ersten Überschwang der Trauer. So dass man annehmen müsste, ihr würdet von dem Gedanken begeistert sein, dem edlen Toten ein Denkmal zu errichten. Wie ich sagte, übereilt. Danach jedoch, nach kritischer Einsicht in meine Voreiligkeit, beschrieb ich Folgendes. Hier, bitte, lest selbst. Ich leugne es nicht, dass ich durch den frischen Eindruck der Begebenheit in einem exaltierten Zustande war, als ich auf den dringlichen Wunsch meines Freundes Vogel diese Bekanntmachung schrieb. Ich habe wirklich den Fehler, dass ich durch außerordentliche Handlungen enthusiasmiert werde. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass der Mann dem Vaterlande gehört und dass es einen viel schöneren Tod gibt als den kleistischen. Und das war meine Hauptidee. Ich wollte dieses Ereignis für das Vaterland benutzen und wahrlich nicht Selbstmord predigen. Auch soll meine Bekanntmachung als irreligiös angegriffen sein. Dazu kann ich nichts sagen, denn ich bekenne frei, dass mein Heiligstes das Vaterland ist. Was soll denn dieses Geschreibe, Monsieur? Und niemand druckt es, niemand. Gott und mein König mögen mir verzeihen. Heinrich Kleist wusste nicht, was er tat. Er muss krank gewesen sein, und wenn nicht, umso schlimmer. Glaubt ihr an den sogenannten Wahnsinn des Toten? Glaubt ihr denn? Ach, was soll's. Verzeiht, entschuldigt, es riss mich wieder fort. Im Übrigen lest das. Ich habe meine Verdienste um meinen König und mein Vaterland aufgezeichnet. Ich wünschte, das würde bei Hofe bekannt. Lest nur. Lest. Lest. Darum habe ich in Berlin während des Krieges eine anonyme Aufforderung an die zurückkehrenden preußischen Soldaten angeschlagen, sich nicht zu Isenburgs, sondern zu Schills Fahne zu begeben, welche leider zu früh von den Franzosen entdeckt und abgerissen wurde. Darum habe ich in Wien den Erzherzog Karl in einem anonymen Schreiben zum schleunigsten Beistande Preußens aufgefordert. Darum habe ich mit dem seligen Schill verabredet, nach Magdeburg zu gehen, um dort innere Empörung während seines Angriffs von außen zu organisieren, und war dem Wahnsinn nahe, als eine tödliche Krankheit mich abhielt. Darum habe ich an den Herrn Obristen Gneisenau einen anonymen Aufsatz mit Andeutungen zur Rettung des Vaterlandes geschickt. Nun? Nun, was sagt ihr dazu? Beweist das nicht meine aktive Loyalität? Gewiss, gewiss. Doch muss ich mich wieder zurückziehen. Ich fühle mich seit einiger Zeit nicht ganz wohl. Bin selber nicht ganz gesund. Entschuldigt, verzeiht, wo hatte ich bloß meine Augen? Ihr seid ja ganz bleich. Vielleicht ist ein Stärkungsmittel genehm. Ein Glas Branntwein. Nein, lasst mal. Ich persönlich laboriere auch am Herzen. Jede Aufregung ist Gift für mich. Das sollte man übrigens auch hörenorts erfahren. Ich bin ein kranker Mann, der es wohl nicht mehr lange macht. Adieu. Adieu, bitte zeigt mir den Ausgang. Sofort. Sogleich. Hier entlang. Bitte. Und schlagt euch das Denkmal aus dem Kopf. Ich rate euch, für einen Mörder und Selbstmörder sei das stille Grab genug. Mögen künftige Epochen ihr Urteil sprechen. Das werden sie. Ich denke, das werden sie. Wie ich fürchte, auch über uns, Herr Peguilin. Für meine Person hätte ich keine Besorgnis. Einem gottesfürchtigen und königstreuen Diener Preußens, dem wird die Geschichte Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und wenn man einmal im Leben fehlt, Sie wissen, was ich meine. So sollte nicht erst die Nachwelt diese einmalige Verfehlung verzeihen. Lebt wohl, ich sehe, ihr seid wirklich nicht auf dem Posten. Wartet, ich helfe euch beim Einsteigen. Lasst mich los, zum Teufel! Kutscher, fahre er den Herrn sorgsam, ihm ist unwohl. Ergebenster Diener, mein Herr. Es hat mich gefreut. Hoffentlich meldet er jetzt jedes Wort. Da fährt er hin, Herr Amadeus Grollhammer, und überlegt, ob er möglicherweise dem Peguilin ähnlich sei. Eigentlich ein armer Teufel, der Gott erbärmlich strampelt, um wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Den er, Grollhammer, das merkt er, inzwischen längst verloren hat. Der Kerl hat mich erkannt, das ist mal klar. Der muss eine Nase dafür haben. Oder verstelle ich mich schlechter als früher? Bringe ich die Rolle nicht mehr überzeugend zustande? Da könnte ich mich ja auch gleich... Verdammt nochmal. Im Notizbuch blätternd stößt er auf die Eintragung nach dem Besuch bei Hitzig. Er beleckt mit spitzer Zunge die Bleifeder und macht vor das Wort Wahnsinn ein Gänsefüßchen und nach dem Wort ebenfalls. Eine entscheidende Korrektur, die alles Weitere nach sich zieht. Im Übrigen ist er merkwürdig befriedigt über die beiden Gänsefüßchen. Als hätte er zum ersten Mal einem Vorgesetzten widersprochen. Zugleich jedoch beängstigt ihn das auch, weil die Drohung seiner Tat, seiner Leichtfertigkeit, wieder so nahe rückt. Vielleicht ist er gar nicht mehr er selber. Nicht Herr Amadeus Grollhammer, sondern Herr Wesenlos, Herr Nichtig, Herr Null, Herr Überflüssig. Beängstigend, sowas zu denken. Dabei geht einem ein Schauder über den Rücken, das Nackenhaar sträubt sich. Man kriegt Furcht vor sich, vor dem völlig Fremden, der man sich geworden ist, den man nicht wiedererkennt, der nichts mehr gilt. Die Kutsche rumpelt davon mit diesem Inhalt. Ein verlorenes Körnchen auf einem verlorenen Planeten. Ein jemand, der eine persönliche Erkenntnis aus dieser traurigen Affäre davonträgt. Wie alle anderen Beteiligten auch. Ist es nicht so, Exzellenz? Selbstverständlich. Erlauben Sie, ich muss nur noch auf diesen Brief Kleists vom 19. September 1811 einen Vermerk für die Akten notieren. A. von Kleist bittet um ein Privatdarlehen von 20 Stück Friedrichsdorf. Zu den Akten, da der PP von Kleist seit dem 21.11.11 nicht mehr lebt. Also, meine Erkenntnis ist diese, dass eine Effizienz der Zensur nur möglich ist, wenn sie direkt in der Redaktion einer Zeitung stattfindet. Eine Aufsicht von außen verhindert niemals hundertprozentig, dass doch etwas durchrutscht, was Skandale, Verwirrung, Schwierigkeiten hervorrufen kann. Ich werde seiner allerhöchsten Majestät Vorschläge in dieser Hinsicht unterbreiten. Die gleiche Frage ist auch an den Herrn Staatsrat Gruner zu richten. Erkenntnis, ganz gewiss, und zwar die. Polizei, wie immer, offiziell oder inoffiziell, sobald sie sich einer Aufgabe in der Welt der Geister oder der Schöngeister zuwendet, darf nie ihre Methoden dem Untersuchungsgegenstand anpassen wollen. Subtilität und Differenzierung schaffen die Gefahr, das Objekt nicht mehr erkennen und gebührend behandeln zu können. Nicht nur auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Der Fall Grollhammer war mir eine Warnung. Wieso Fall Grollhammer? Ja, wissen Sie denn nichts? Nein, nein, was ist denn geschehen? Tut mir leid, das ist geheim und soll nicht publik werden. Am besten, Sie fragen hier den Herrn Baron nach seiner Erkenntnis. Ich zog jedenfalls diese aus dem Vorgang. Man darf als Schriftsteller sich nicht zu weit in den Abgrund des eigenen Ichs wagen. Das kann tödlich sein, wie wir sahen. Aber enthält man sich damit nicht zugleich tieferer menschlicher Einsichten? Bleibt man nicht ein oberflächlicherer Autor? Das ist der Preis. Entweder glücklicher Durchschnitt oder unglücklicher Klassiker. Und was meint Fräulein Ulrike? Dass ein ausschließlicher Aspekt, unter dem man einen Menschen betrachtet, denselben verfälscht. Weil dabei doch nur ein Bruchteil dieses Menschen erscheint. Ich habe meinen Bruder nur als meinen Bruder beurteilt, als Mitglied unserer Familie. Nicht als das geheimnisvolle und zukunftsahnende Wesen, das er war. Ein Versäumnis, das nicht wieder gut zu machen ist. Und Sie als seine Tante? Dass wir Menschen in hoher Position stets zu hoch einschätzen. Weil wir unwillkürlich ihre Position mit ihnen identifizieren und dieselbe unbewusst mit menschlicher Größe und Weisheit gleichsetzen. Das ist der ewige Irrtum der Menschheit, die immer glaubt, dass jene, die sie selber erhöht, auch Hoheiten seien. Herr Buchhändler Hitzig? Nur eines, man soll mit Dichtern keine Geschäfte machen. Sie mischen in dieselben etwas hinein, was nicht da rein gehört und diesen auch nicht bekommt. Ach, übrigens, haben Sie es gelesen? Jetzt ist auch dieser obskure Freund von Kleist, der mit ihm zusammen auf Schloss Ju war, ich habe den Namen vergessen. Grollhammer. Ach, ganz richtig. Stand unter der Rubrik tot aufgefunden. Vergiftet, wie es scheint. Aber nichts Genaues weiß man nicht, wie der Berliner sagt. Wer hätte das gedacht? Herr Gastwirt Stimming? Tja, also, ich sehe ein, man kann sich seine Gäste nicht aussuchen. Herr Riebisch? Ich habe gemerkt, auch höhere Herrschaften, sogar von Adel, können unglücklich sein. Nicht nur unser eins. Irgendwie sind wir wohl alle sowas wie Menschen. Und was haben Sie für eine Erkenntnis gewonnen, Herr Peguilin? Ich möchte sagen, in aller Ehrerbietung und bei allem Respekt, dass man sich die Ungnade nur leisten kann, wenn man selber jung und der Herrscher sehr alt ist. Er soll das Ungeheuerste an mir vollenden. Nicht jeden Schlag ertragen soll der Mensch. Und welchen Gott fasst, wenn der Kranke abgestorben ist, der darf singen. Steht zwar eine Sonne, sagt man, scheint dort Eiche auch. Steht im Sturm. Und über buntere die gesunde Felder noch als hier. Ich glaub's. Man müsste den Hauptbetroffenen fragen. Den, um den es eigentlich geht, um den sich alles gruppiert. Der in einem heimlichen und ungewöhnlichen Zentrum steht, das dem der äußeren Realität nicht gleich ist. Herr von Kleist, wollen Sie nicht selber dazu Stellung nehmen? Mich geht das alles wohl am wenigsten an. Immerhin, obwohl ein künftiges Verhalten durch abruptes Aufhören aller Verhaltensgrundlagen mir nicht mehr gegeben ist, könnte es doch immerhin sein, jemand anders zöge für sein ferneres Dasein Nutzen, aus meiner Ansicht. Das wäre zu hoffen. Ich erteile Ihnen auf jeden Fall das Schlusswort. Die wahre Erkenntnis erscheint nicht in der Sprache alltäglicher Unterhaltung, nicht in der Sprache des Militärs oder der Büchsenmacher, auch nicht in der Kanzleisprache. Sie erscheint nur in Bildern und Gleichnissen. Denn das Paradies hat sich hinter uns geschlossen und ist verriegelt. Wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo offen ist. Denn die Welt ist ringförmig und es gibt einen Punkt, wo sie wieder ineinander greift. Erst wenn dieser Punkt erreicht ist, erst wenn alles Getrennte erneut sich zusammenfügt, kann Leben so werden, dass es nicht länger notwendig ist, es noch darzustellen. Weil dann seine wahre und seine wirkliche Erscheinungsweise eins geworden sind. Zu diesem Punkt also müsste sich die Menschheit aufmachen, falls sie überhaupt eine werden will. Was mich freut, ist, dass der Geist doch mehr ist, als ich glaubte. Und welchen Gott fasst, eine Sonne, sagt man, scheint dort auch. Er bringe Wasser, bringe mir Felder noch als hier. Ich glaube, nur schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll. Es hat das Leben mich wie eine Schlange mit Gliedern zahllos ekelhaft umwunden. Es schauert mich, es zu berühren. Das war das Hörspiel Ein anderer K. von Günther Kunert. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Heiner Schmidt, Kleist Ralf Schamuli, Henriette Annemarie Kuster, Riebisch Helmut Ahner, Frau Riebisch Eva Bombi, Hartenberg Dieter Borsche, Gruner Christoph Banzer, Grollhammer Günther Heising, Stimming Werner Schumacher, Vogel, Gerd Baltus, Hitzig, Wolf-Dietrich Sprenger, Marie, Doris Schade, Ulrike, Nicole Hesters, Fouquet, Volkert Kräft, Peguilin, Hans-Michael Rehberg, Toningenieur Wolfgang Henrich, Technik Ursula Flint und Sieglinde Stubel, Regieassistenz Marianne Meek-Terstappen, Regie Hans Rosenhauer. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin und dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahr 1977.